Und Darius, der Meder, erhielt das Reich in einem Alter von 62 Jahren. Es gefiel Darius, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im Reiche verteilt sein sollten, und an die Spitze derselben drei Oberbeamte zu stellen, von denen Daniel einer war, damit ihnen jene Satrapen Rechenschaft ablegten und der König niemals einen Schaden erlitte. Da erwies sich wieder Daniel als über die Oberbeamten und Satrapen hervorragend, weil er von ausnehmendem Geist erfüllt war, und der König ging mit dem Gedanken um, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da bemühten sich die Oberbeamten und Satrapen, irgendeinen Vorwand gegen Daniel von Seiten der Regierungsgeschäfte ausfindig zu machen. Aber sie vermochten keinerlei Vorwand, noch irgendetwas Schlimmes zu entdecken, weil er eben treu war, und keinerlei Nachlässigkeit noch irgendetwas Schlimmes an ihm zu entdecken war. Da sagten diese Männer, wir werden an diesem Daniel keinerlei Grund zur Anklage ausfindig machen, außer wir finden einen solchen in seiner Religion. Darauf stürmten diese Oberbeamten und Satrapen zum König und sprachen also zu ihm, O König Darius! Mögest du immer da leben! Sämtliche Oberbeamte des Reichs, die Vorsteher, Satrapen, Minister und Statthalter sind übereingekommen, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot aufstellen möge, wonach jeder, der binnen 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte zu richten wagt, außer an dich, O König, in die Löwengrube geworfen wird. Nun, O König, erlass das Verbot und lass einen schriftlichen Befehl ergehen, der gemäß dem unabänderlichen medischen und persischen Gesetz unwiderruflich ist. Demgemäß ließ der König Darius den Erlass und das Verbot ausfertigen. Als nun Daniel vernahm, dass der Erlass ausgefertigt war, begab er sich in sein Haus, in dessen Obergemach er in der Richtung nach Jerusalem offene Fenster hatte, kniete täglich dreimal nieder und betete zu seinem Gott und dankte ihm, ganz wie er bisher zu tun gepflegt hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er zu seinem Gott betete und flehte. Da traten sie vor den König und fragten ihn betreffs des königlichen Verbots, hast du nicht ein schriftliches Verbot erlassen, dass jedermann, der binnen 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richten würde, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem unabänderlichen medischen und persischen Gesetz. Da antworteten sie dem König und sprachen, Daniel, der zu der Schar der jüdischen Gefangenen gehört, hat sich um dich, o König, nichts gekümmert, noch um das Verbot, das du erlassen hast, dreimal täglich verrichtet er sein Gebet. Als der König dies vernahm, wurde er sehr betrübt, und er richtete sein ganzes Sinnen darauf, Daniel zu retten, und bis zum Untergang der Sonne war er bestrebt, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen zu dem König, wisse, o König. Es ist medisches und persisches Gesetz, dass jedes vom König erlassene Verbot und Gebot unwiderruflich ist. Da gab der König Befehl, Daniel herbeizuholen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König hob an und sprach zu Daniel, dein Gott, den du unablässig verehrst, der möge dich erretten. Sodann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt, und der König drückte sein Siegel und das Siegel seiner Großen darauf, damit der Beschluss über Daniel keine Änderung erfahre. Darauf begab sich der König in seinen Palast zurück und brachte die Nacht in Fasten zu, bei Schläferinnen ließ er nicht zu sich hereinbringen, aber der Schlaf floh ihn. Dann stand der König mit der Morgenröte bei Tagesanbruch auf und begab sich eiligst zu der Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Der König hob an und sprach zu Daniel, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes. Vermochte dein Gott, den du unablässig verehrst, dich vor den Löwen zu retten? Da redete Daniel mit dem König, o König, mögest du immer da leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Löwen den Rachen verschlossen, so dass sie mir kein Leid zufügten, weil ich vor ihm unschuldig erfunden wurde und auch dir gegenüber, o König, nichts Unrechtes getan habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzubringen. Als nun Daniel aus der Grube heraufgebracht war, wurde nicht die geringste Verletzung an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Auf den Befehl des Königs aber wurden jene Männer, die Daniel verleumdet hatten, herbeigebracht und nebst ihren Kindern und Weibern in die Löwengrube geworfen, und noch hatten sie den Boden der Grube nicht erreicht, da fielen die Löwen über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Darauf ließ der König Darius an alle Völker, Nationen und Zungen, die allenthalben auf der Erde wohnen, schreiben, möge es euch wohl ergehen. Hiermit ergeht von mir Befehl, dass man im ganzen Bereiche meines Königtums vor dem Gotte Daniels zittern und sich fürchten soll. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit, sein Reich ist unzerstörbar und seine Herrschaft nimmt kein Ende. Er kann erretten und befreien, tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden, er, der Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet hat. Selbigen Daniel aber erging es auch fernerhin wohl unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Cyrus, des Persers.